So, in der Veranstaltungsreihenfolge die Nummer 2, Prosper 1 aus Bottrop. Prosper 1 aus Bottrop. Mit Herbert Winschall, Wolfgang Teske, Ernst Müller und Jürgen Bluter. Die Gruppe wird ihre Stücke selber ansagen. Prosper 1 aus Bottrop, der Nummer 2. So, schönen guten Abend, schönen guten Tag. Ich will euch hier recht herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass wir heute hier noch spielen dürfen. Das verdanken wir ziemlich Herrn Oster, der es noch möglich gemacht hat, dass wir heute hier spielen können. Da am letzten Sonntag unser Schlagzeuger erkrankt war. Heute, der Schlagzeuger, den ihr heute hier sehen werdet, ist auch ein Aushilfsschlagzeuger, das ist nicht der Schlagzeuger unserer Gruppe. Und deswegen mussten wir auch leider unser Programm ein wenig umstellen. Ein bisschen nicht zum Entschuldigen. Das erste Stück ist ein Traditional Blues Stück, das heißt Help Me. Somebody else. Gotta wash my clothes. Gotta cook my food. Help me, baby. I can do it all myself. Help me, darling. I never find somebody else. Dankeschön, danke.